بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Die heutige Überschrift in der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist: Die Liebe ist der Grundbaustein der medinensischen Gesellschaft. Diese medinensische Gesellschaft war aufgebaut auf bestimmten Prinzipien, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Menschen gelehrt hat. Ein Prinzip war مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. Sinngemäß übersetzt: Das Gleichnis der gläubigen Menschen hinsichtlich ihrer Zuneigung, ihrer gegenseitigen Zuneigung, ihr gegenseitiges Erbarmen, ihr Kontaktpflege untereinander ist das eines Körpers. Ist ein Gleichnis. Die Gläubigen werden beschrieben wie ein Körper, wie ein einziger Körper, von dem, wenn ein Teil des Körpers sich beschwert und leidet, dann leidet der gesamte Körper unter Schlaflosigkeit und Fieber. Auf Deutsch ganz einfach ausgedrückt: Ihr wisst, wenn euch auch nur ein Zeh schmerzt, vielleicht hat jemand von euch mal sich sein Zeh gebrochen oder seinen Finger gebrochen oder ähnliches, dann kann der ganze Körper nicht mehr schlafen. Und wenn man eine Sorge hat irgendwo, auch wenn sie nur gedanklich ist, kann man schon nicht mehr schlafen. Und wenn man Fieber hat, leidet auch der ganze Körper darunter. Sogar manchmal die eigene Ehefrau leidet mit darunter, weil manche Leute sind wehleidig. Die klagen darüber, die sagen, mir tut weh und ich bin krank, und die lassen sich gerne bedienen von der Frau und weiß nicht was. Und jeder, der lacht, weiß, was gemeint ist, und ich brauche nicht zu interpretieren, was dieses Lachen bedeutet. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass die Gläubigen, wenn sie wirklich Gläubige sind, sich untereinander unterstützen und sich untereinander nacheinander fragen. Das heißt, einer ist krank, einer ist, wie heute ein Bruder, Barakallahu fih, hat uns mitgeteilt, dass ein Bruder war krank, da haben wir für ihn auch ein bisschen Dua gemacht, weil uns wäre auch schön, wenn einige Geschwister ihn auch inshallah besuchen gehen, weil, liebe Geschwister, das stärkt den Kontakt unter den gläubigen Menschen. Wenn ich Krankheiten, ich gebe zu, sind unterschiedlich. Also es gibt Krankheiten, ehrlich gesagt, da möchte ich nicht, dass jemand mich besucht. Aber es gibt Krankheiten, wie zum Beispiel, wenn dein Bruder, möge Allah davon bewahren, sein Bein gebrochen hat. Und der kann nicht mehr aus dem Haus gehen, der muss zu Hause sitzen, da hat niemanden, der ihn schiebt und weiß nicht was. Dann der freut sich, wenn sein Geschwister zu ihm nach Hause kommt. Und es gibt Operationen, bei denen kann man sich normal reden. Ich rede jetzt nicht von so Erkältungen, wo man die ganze Zeit schnupft und die Nase fließt und es ist zu kalt und es ist zu warm und man möchte mit niemandem reden. Nein, aber ich rede von Krankheiten, bei denen man sich eigentlich ganz wohl fühlt und man würde sich wünschen, wenn die eigenen Geschwister einen besuchen sollen. Bei solchen Krankheiten besonders, und das hängt natürlich ab von Mensch zu Mensch. Die Menschen sind natürlich unterschiedlich. Da ist es eine sehr gute Tat, und es gibt zahlreiche, und es gibt einige Hadithe, die überliefert worden sind über die Vorzüglichkeit eines Menschen, der an einen anderen besuchen geht. Eine der Vorzüglichkeiten, die überliefert worden ist, dass wenn du deinen gläubigen Menschen besuchst, der krank ist, tagsüber, dann, liebe Geschwister, bis du abends schlafen gehst, beten für dich 70.000 Engel. Und wenn du deinen Bruder nachts besuchen gehst und dann beten für dich die ganze Nacht lang 70.000 Engel bis zum Morgen. Und ihr könnt sicher sein, dass das Bittgebet der Engel erhört wird. Die machen keine Sünde, gar nichts. Die stehen Allah näher als die meisten Menschen. Warum sage ich jetzt die meisten Menschen? Weil die besten Menschen sind besser als die Engel. Wir glauben daran, dass die besten Menschen sind besser als die Engel. Warum? Weil die besten Menschen, wie die Propheten und die Gesandten, es ist ein Unterschied, ob ich vor die Wahl gestellt werde, zu sündigen oder nicht, und ich entscheide mich dann, führt an den Weg Allahs, oder ob ich erschaffen worden bin und sowieso keine Wahl habe. Das ist nicht das Gleiche. Aber jemand, der die Wahl hat und er wählt den Weg eines Unmenschen, natürlich, der ist tiefer als das Tier, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns erwähnt hat. Ebenso, liebe Geschwister, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Kein Mensch ist gläubig, bis er nicht für seinen Bruder selbe wünscht wie für sich selbst. Oder bis er dasselbe wünscht für seinen Bruder wie für sich selbst. Das heißt, es gibt keinen Neid, es gibt keinen Hass. Das, was du gerne hättest, wie die Leute dich behandeln, ebenso behandelst du die anderen. Das ist unser islamisches Verständnis von Brüderlichkeit und von Geschwisterlichkeit. Und daran, liebe Geschwister, kannst du deinen Iman messen und sehen, wie stark dein Iman ist. Du siehst, dein Bruder bekommt, hat geheiratet, freust dich für ihn oder sagst du, eigentlich hätte ich, wäre ich vor ihm dran gewesen. Ja? Dein Bruder wird reich, freust du dich für ihn, machst du Dua für ihn, dass er dieses Reichtum für Allah auch ausgibt? Oder bist du neidisch und sagst dir, ich wünschte, ich hätte, was er hat, und ich wünschte, er hätte das nicht, was er hat? Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu aw ma kana al-abdu fi auni akhihi. Das heißt, solange man seinen Bruder hilft, hilft Allah einem. Solange man seinen Bruder hilft, hilft Allah einem. So einfach ist das Ganze. Warum? Weil die Belohnung, die dich erwartet, ist immer von gleicher Art, wie du was Gutes gemacht hast. Immer diese Regel gibt es immer. Lässt du die Gläubigen im Stich, Allah wird dich auch im Stich lassen. Die Strafe ist auch von gleicher Art wie deine Tat, die du gemacht hast. Die gläubigen Menschen, liebe Geschwister, respektieren sich untereinander. Niemand verachtet den anderen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und ich betone immer wieder, die Begründung ist immer, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns das so gelehrt hat. Damit wir wissen, dass wir unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben müssen, mehr als jeden anderen. Und es kann nicht sein, dass ein Mensch, der im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist und vernünftig ist und reif ist im Kopf, dass diese Person jemanden anders mehr liebt als den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der dir all dies Gute beigebracht hat. Er sagte in Bezug auf diese Sache, die ich gerade erwähnt habe, es genügt schon für den Menschen an Übel, dass er seinen eigenen Bruder geringschätzt, das ist das richtige Wort. Es genügt schon an Übel, dass ein Mensch seinen eigenen Bruder geringschätzt, das heißt verachtet. Das heißt, du sagst, dem will ich nichts zu tun haben. Du schätzt ihn gering. Das Problem ist ja dabei, du weißt doch gar nicht, welchen Status er bei Allah hat. Und du weißt doch gar nicht, welchen Status du bei Allah hast. Wenn er besser ist als du, ist es besser für dich, dass du ihn magst. Weil dann wirst du ja auch mal Qiyamah wenigstens mit ihm zusammen sein. Weil du wirst mit denen zusammen sein, die du magst. Also wenn du jemanden verabscheust, der zu den gläubigen Menschen gehört, wo wirst du denn dann hin? Wenn du gläubige Menschen verabscheust, zu wem möchtest du ja mal Qiyamah dann gehören? Zu den anderen? Insofern muss es eine gewisse Liebe geben zwischen dir und den anderen Menschen. Und dieser Ausdruck, es genügt einem Menschen an Übel schon, ist eine unglaublich gefährliche Aussage. Das heißt, diese Aussage, für ihn, der hat schon genug Probleme in diesem Leben und im nächsten, wenn er seinen eigenen Bruder missachtet, beziehungsweise verachtet, Mensch. Verachtet und geringschätzt. Diese Geringschätzung, wie zum Beispiel, manche Leute haben eine Krankheit, indem sie Leute geringschätzen aufgrund ihrer Hautfarbe oder geringschätzen aufgrund ihrer Herkunft, auf ihrer Nationalität oder ähnliches. Ja, also genauso wie manche Leute sagen, du kommst aus dem Land so und so, MashaAllah. Ja, was hat er denn getan dafür, dass er aus dem Land so und so kommt? Nichts. Und umgekehrt gibt es auch Leute, die geringschätzen andere, wenn sie aus einem bestimmten Land kommen. Diese Liebe, und damit beende ich inshallah Abschnitt inshallah. Diese Liebe, Geschwister, sie kann manchmal gestört werden. Manchmal kann es sein, dass diese Liebe nicht so stark vorhanden ist. Und dass die Beziehung zwischen einem Muslim und anderen kaputt ist. Das kann passieren. Aber da die Liebe eines Muslims zu Allah noch größer ist als die Liebe zu jedem anderen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns diesen Satz vorgegeben. Und dieser Satz für diejenigen Menschen, die Allah lieben. Wer Allah nicht liebt, der braucht den Satz nicht hören und der braucht den Satz auch nicht umsetzen. Doch nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es steht einem Muslim nicht zu, dass er seinem Bruder mehr als 3 Tage aus dem Weg geht. Wenn du also einen Streit hast mit deinem Bruder, eine Meinungsverschiedenheit, irgendeine Sache, dann kann es sein, wenn du im Recht bist, kannst du sagen, ja, ich möchte mit ihm nichts zu tun haben, weil du so sauer auf ihn bist. Aber maximal 3 Tage. Natürlich, wenn es das allgemein, wenn es um weltliche Dinge geht, liebe Geschwister, ja, dann maximal 3 Tage. Danach, ich habe nicht gesagt, dass du danach ihn küssen musst und umarmen musst. Ja? Jeder Mensch mag bestimmte Menschen mehr als andere. Das ist nicht das Problem. Aber du darfst ihm nicht aus dem Weg gehen und du darfst ihm nicht den Gruß verweigern und du darfst ihm nicht seine Rechte als Muslim verweigern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch gleichzeitig eine Möglichkeit gegeben, und damit beende ich inshallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Möglichkeit gegeben, wie man diese Liebe, wenn sie kaputt gegangen ist, wieder aufbaut. Er sagte, ganz einfach, und das kann man, jeder von uns kann das alhamdulillah umsetzen. Ich sage nicht, Dua kann auch mal jeder umsetzen, aber auch eine andere, praktische, sehr einfache Sache. Er sagte, tahadau tahabbu. Das heißt auf Deutsch, es sind 2 Worte. Diesen Hadith, eigentlich können wir uns heute alle auswendig lernen. Auch die, die kein Arabisch sprechen. Tahadau tahabbu. Nochmal. Tahadau tahabbu. Sehr schön. Tahadau tahabbu. Sehr gut. Mashallah. Barakallahu fiik. Das heißt auf Deutsch, beschenkt euch gegenseitig, dann werdet ihr euch auch lieben. So einfach ist das. Und wer das ausprobieren will, probiert sofort aus, dass jemand, den du nicht magst, oder besser, von dem du weißt, dass er dich nicht mag, Achi, such dir ein Geschenk aus, was jeder Muslim normalerweise mag, oder was so eine Person normalerweise mag, gib es ihm, Achi, schenk ihm. Sag nichts dazu, sag, ich möchte dir das schenken, barakallahu fiik. Das war's. Und du wirst sehen, wie sein Herz sich verändert. Und du wirst sehen, der ist dein Sklave geworden. Er kann gar nicht anders. Er muss dich mögen, weil du hast ihm was Gutes getan. Und deswegen ist die beste Möglichkeit. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat auch im Koran darauf hingewiesen, in einer Ayah, dass wenn es zwischen dir und deinem Bruder ein Problem gibt, dass wenn du Gutes machst, dann wird sein Herz sich verändern und er wird zu dir ein warmherziger Freund sogar sein. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Machst du.